Jetzt rücken Sie mit der Geschichte raus, also mit anderen Worten... Ich will nicht unbedingt sagen, dass es... Was Sie sagen wollen ist, dass es eine Erleichterung für Sie war, Sie mit einem Mann zu sehen. Sogar einem puerto-ricanischen Mörder in einer Lederjacke. Ja, nehme ich an. Verstehe ich ja. Sie erinnern sich nicht an den Namen dieser Frau? Eleanor Bern. Eleanor Bellen. Ah, jetzt kommen wir voran. Ich verstehe nicht, warum ich es höre aus dem Land. Das ist der Durchbruch. Er hat am Flughafen gearbeitet. Luis. Welchen Flughafen? Ich wollte ihr beim Verstauen der Tasche helfen. Da hat er sie mir weggenommen und gesagt, vom Gepäckladen verstehe er was. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Flughafen. Schon gut. Wie wär's mit Mercado? Sender? Versuchen wir es mal anders. Ich habe den Eindruck, dass Sie es nicht einer Minderheit anlasten wollen, aus irgendwelchen politischen Gründen. Nicht gerade politischen, aber als Vorsitzender der Bebauungskommission wurde ich unheimlich unter Druck gesetzt, die jeweils notwendige Grundstückfläche zu erhöhen oder herabzusetzen. Zurzeit braucht man mindestens 2,5 Morgen. Und um ein Haus zu bauen? Ja. Viele wollen das auf 3 oder sogar 4 erhöhen, andere wollen es herabsetzen. Ein Rassenproblem also. Nicht nur Rasse. Es geht darum, weniger wohlhabende Familien entweder auszuschließen oder sie reinzulassen. Aha. Und wie stehen Sie dazu? Wir müssen sie reinlassen, sonst gibt es eine Zweiklassengesellschaft. Die Regierung könnte uns wegen Diskriminierung im Wohnungsbau verklagen, wenn wir auf 4 Morgen erhöhen. Auf beiden Seiten schlagen die Wellen hoch. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie hoch? Eine Zeit lang hat uns der Sheriff geraten, den Esstisch vom Fenster wegzuschieben. Und der Briefkasten ist 5, 6 Mal demoliert oder geklaut worden. Einmal lag eine tote Ratte auf einem Autositz. Ziemlich verrückte Sachen kriegt man zu hören. Meinen Sie, dies hier hat was damit zu tun? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Anders gesagt, wenn sich herausstellen sollte, dass es ein Puerto Ricaner war, würde das für Sie ziemlich peinlich werden, nachdem Sie sich für diese Leute eingesetzt haben. Wie wär's mit Menendez, Carrillo, Los Tanos? Was ist? Ja?